Ich erzähl euch heute mal was über Patrick, den Schmierlappen. Der Typ, der Ideale behandelt wie Spielsachen. Der Typ, der Kohle scheffelt ohne Ende mit jedem Konzert, jedem Shirt, jedem Großevent das Vielfache kassiert, doch nichts in die Bewegung steckt. Und jetzt meckert, dass die Bewegung im Elend steckt. Vergiss mal die Szene, jetzt gibt's Klartext-Passagen. Diese Zeilen hier sind der finale Sacknagelhagel für Patrick, ich fass es nicht. Du hast die Live-Fade-Gästeliste einfach an den Startschutz abgeschickt. Klar verklickt, keine Absicht und ich frag mich, in was ist Patrick verstrickt? Vielleicht weiß es Vendetta, der maskierte Rächer. Sein echter Name Daniel klingt etwas netter. Und unser Daniel ist nicht grad musikalisch, aber fängt an zu singen, wenn die Bullen gut bezahlen. Ihr denkt, wozu trägt er nur eine Maske auf der Nase? Der Verräter kann die eigene Visage nicht ertragen. Ich hab alles schwarz auf weiß, die Aktenunterlagen. Vielleicht stellen wir sie ins Netz zum Runterladen. Patrick wusste alles, war bemüht es zu vertuschen. Dafür musste Daniel an seiner Hübe lutschen. Ich meine, jeder hat ein komisches Gefühl beim Gucken, wenn ihr da sitzt, ganz verschmitzt wie zwei üble Tunden. Okay, Schluss mit den Beleidigungen. Für deine jüdische Art gibt's ne lyrische Steinigung. Viel zu viele wissen nicht, wie du Typ hinterrückst. Die Bewegung fix für ein paar Scheine und du grinst immer schrad zur Verblendung. Liest mein Text, machst ne Anti-NS-Sondersendung. Was willst du uns damit vermitteln, wenn du sagst, dass der Widerstand schwerwiegende Defizite hat? Deine Kritik ist gerissen, jeder teilt sie. Doch der Kern deiner Aussage zeigt deutlich dein Ziel. Wir sollen die Grundsätze aufweichen, das Fundamentum herausreißen. Dann gibt es Freibier, dann kommen wir endlich an die Massen ran. Dann erklären wir dem Islam den Rassenkampf. Mit einem Volk, das mit Rassenkampf nicht mal im Ansatz was anfangen kann. Weil der Verstand nicht langt einfach, weil es seinen wahren Feind nicht erkannt hat. Weil ja den Grazier keiner benannt hat und dir damit Lambda-Hurras auf den Lippen noch an den Strippen hängt, in die Sandgrube jagt. Aber für Patrick sind Halbneger-Deutsche. Wieso nimmst du dir nicht eine Halbneger-Freundin? Dann könnt ihr Halbneger zeugen oder Viertelneger. Aber das macht ja nix, das reguliert sich später. Alles klar, Mister, der's am besten weiß. Seele, Pech, Schwarz, dafür Weste, Weiß. Weil wir den Sinn fürs Geschäft nicht teilen, ist NS für dich jetzt nur noch Hitler-Sekten-Scheiß. Wer hat hier Angst vor dem neurechten Geist und zeigt, wie er peinlich versucht, sich einzuschleimen? Du denkst, das Boot sinkt, will schon mal weghüpfen. Ich knall dich runter von der Reling wie eine Blechbüchse. Du kleiner Stauffenberg, hätt sich für aufgeklärt, aber auch einer wie du hat nie ausgelernt. Die Bewegung ist zum Kotzen arm, aber dir ist ne Klamottenmarke satte 500.000 wert. Wow, wer eine halbe Mille auffährt, könnte den NW ja mit Geldspritzen aufwerten. Doch die Papiten, die du heldenhaft spenden, wolltest sind nie angekommen beim Heldengedenken. Unser Volk stirbt, während du an Dollars denkst. Redest dreckig hinterm Rücken über Tommy Frank. Nennst die naiv und zu blöd zum Durchschauen, dass die Leute auf Konzerten nur Pöbel sind auf Patrick. Jetzt wird's eng für dich, jetzt erkennt jeder, was für ein Mensch du bist. Der seine Gäste auf Konzerten als Dreck beschimpft, die nur gut dafür sind, dass sie Geld mitbringen. Und jetzt versuch hier bloß nichts zu verdrehen. Wir haben den Screenshot gesehen und Kopien angelegt, alles schon archiviert, denn wer weiß, ob ein Release nochmal notwendig wird. Ja, wir wissen alle, wie dein Business klappt. Mit 100.000 pro Konzert ist der Schnitt gemacht. Und was dein Wort an Gewicht noch hat? Eigentlich nix, frag mal die Vision Andy oder Phil von Flack. Denn du wolltest über ihn an Stahlgewitter rankommen. Oh ja, aber Gigi ist ein Mann von Format. Er durchschaut deine Art und lehnt ab, weil der Gigi nicht spielt, braucht der Patrick auf Flack nicht mehr. Tja, so läuft der Hase in der kameradschaftlichen FSN-Chefetage, wo der Chef die Schecks stapelt und fett absagt mit NS-Motiven auf der Enska-Ware. Und das HKN-KRZ, sagt er selbst, ist für ihn nur ein Gag nicht mehr. Da steckt nichts hinter für ihn, Patrick will nur an Hitler verdienen. Okay, das Niveau wird jetzt ungewohnt derb. Dass du ein Hundesohn bist, muss ich dir nicht erklären. Denn du kennst dich ja selber am besten. Dein Geschäft wird jetzt identitär. Und du wirst spürbar ein Team mit dem Würstchen aus Wien. Musst dir hündisch dein Würstchen verdienen. Was für Hetero denn? Nix mehr schwarz, weiß, rot, viel zu primitiv. Patricks Farben sind ab jetzt Regenbogen. Wow, man muss die Tricks kennen, die du kennst. Dann sieht man fix, wessen Ding du gerade leckst. Ich seh die Wichsflecken in deinem Gesicht hängen. Du bist Martin Sellners persönlicher Strichbengel. Und an die Leute, die jetzt Spalter schreien, wegen euch wird der NW zum alten Hain. Ihr zieht gemeinsam an einem Strang mit jedem Eidbrecher und geldgeilem Kameradenschwein. Oh wei, der Nächste nimmt die Kasse mit und taucht ein halbes Jahr später woanders wieder auf. Fickt die Alte, wenn der Kamerad im Knast sitzt. Und ihr wundert euch, dass niemand unseren Werten mehr vertraut. Ihr seid dieselben, die flennen, dass die Bewegung stirbt. Aber nicht wollen, dass man den Dreck aus der Bewegung wirft. Das ist wie meckern, dass die Mädels nicht mehr gucken, aber seit Jahren die Zähne nicht mehr putzen. Ihr seid ekelhaft mit Absicht, Zähne packt wie Patrick. Leben unsere Werte nicht, reden viel von Taktik. Einer, der wenn Umsätze steigen, auch mal unendlich dreist auf die Grundsätze scheißt. Untermensch-Style und damit das niemand in den falschen Hals kriegt, das hier ist nicht irgendein privater Kleinkrieg. Mir ist scheißegal, ob ich Likes krieg dafür. Hier geht's um den Kampf, den wir eigentlich führen. Den um Rasse und Nation. Deutschland, Kampfzeit, Bande aus Blut, teutonischer Bandkreis. Patrick guckt lieber Simpsons, denn von den genannten Dingen gibt er an, ist er chronisch gelangweilt. Diese Bewegung ist ein Teil von mir, doch weil manch einer immer zu die eigenen Reihen verdirbt und jedes Schwein hier mit reinquartiert, darf man sich nicht wundern, wenn die Bewegung zum Schweinestall wird. Mit nem Schwein, das wie Patrick noch Karten vertickt, obwohl's weiß, dass der Headliner doch nicht auftritt. Doch die Asche muss regnen, was jucken Patrick die Fans? Wir sind für ihn Schafe zum Scheren, ja. Er hat zugegeben, vor aller Welt, der wird niemals für einen Freund in den Strafvollzug gehen. Und so einem, der keine Treue zu einer Person hat, nehmt ihr seine Loyalität zur Nation ab? Dieses Hackmack ist bald verflogen, dann wechselt Patrick zu Exit für 2 Millionen. Aber wir sind die Bewegung und FSN ist der Szene-Sum, wo die Schande Bayerns wohnt. Und würden manche etwas mehr Konsequenz zeigen, müsste ich nicht diese Sorte von Track schreiben. Ihr müsst euch entscheiden, neu rechts wie Patrick werden oder treu und NS bleiben. Schröder braucht 60 Minuten, um sein Müll zu leihen und kriegt die Antwort in etwas mehr als 5,5. Du weißt, wie die Reaktion auf Verrat hier heißt. Patrick S., du bist der nächste Axel Reis. Peng, peng. Ich meine, es ist allgemein bekannt, dass in Bayern, gerade in meinem Dorf, wo ich lebe, huch, was ist das? Das kann ich überhaupt nicht.